der von der Moral beherrscht wird, ist kein guter Staatsmann und darum unsicher auf seinem Throne. Wer herrschen will, muss seine Zuflucht sowohl zur List wie zur Täuschung nehmen. Große nationale Tugenden wie Offenheit und Rechtschaffenheit sind Laster in der Politik, denn sie bringen die Herrscher wirksamer und sicherer von ihren Thronen als der mächtigste Feind. Solche Tugenden mögen die Eigenschaften der Königreiche der Goyim sein, aber wir dürfen uns von ihnen in keiner Weise leiten lassen. Unser Recht liegt in der Gewalt. Das Wort Recht ist ein bloßer Gedanke und durch nichts erwiesen. Das Wort besagt nichts weiter als: Gib mir, was ich brauche, um einen Beweis zu haben, dass ich stärker bin als du. Wo fängt das Recht an? Wo hört es auf? In einem Staate, wo schlechte Verwaltung ist, Unpersönlichkeit der Gesetze und Herrscher, die ihre Persönlichkeit in der Flut von Rechten verloren haben, die jeder Liberalismus mit sich bringt, finde ich ein neues Recht. Mit dem Recht der Stärke anzugreifen und alle bestehenden Kräfte der Ordnung und Verträge in die Winde zu zerstreuen, alle alten Einrichtungen wiederherzustellen und der oberste Herr derer zu werden, die an uns die Rechte ihrer Macht verloren haben, indem sie in ihrem Liberalismus diese freiwillig niederlegten. In der gegenwärtigen unsicheren Stellung aller Art Macht wird doch unsere Macht unüberwindlicher als irgendeine andere sein, denn sie wird bis zu dem Augenblick unsichtbar bleiben, da sie solche Stärke gewonnen hat, dass keine List sie länger untergraben kann. Um aus dem zeitweiligen Übel herauszukommen, müssen wir nun das Ideal einer unerschütterlichen Regierung aufstellen, die den geregelten Lauf der Maschinerie des nationalen Lebens wiederherstellen wird, der durch den Liberalismus vernichtet war. Der Zweck heiligt die Mittel. Lasst uns daher bei unseren Plänen unsere Aufmerksamkeit nicht so sehr darauf richten, was gut und moralisch, als darauf, was notwendig und nützlich ist. Vor uns liegt ein Plan, in dem die strategische Linie festgelegt ist, von der wir nicht abweichen können, ohne Gefahr zu laufen, die Arbeit so mancher Jahrhunderte zunichte werden zu sehen. Um befriedigende Arbeitsweisen zu gewinnen, ist es nötig, auf die Schurkerei, die Schlaffheit, die Unbeständigkeit des Pöbels Rücksicht zu nehmen, seinen Mangel an Verständnis für die Bedingungen seines eigenen Lebens oder seiner eigenen Wohlfahrt zu beachten. Es muss begriffen werden, dass die Macht des Pöbels eine blinde, sinnlose und unvernünftige Kraft ist, immer in der Gewalt einer Beeinflussung von irgendeiner Seite. Der Blinde kann aber nicht den Blinden führen, ohne ihn in den Abgrund zu stürzen. Nun glauben aber die aus dem Volke aufgestiegenen Mitglieder des Pöbels immer, sie wären Genies an Weisheit, und doch können sie, da sie kein Verständnis für Politik haben, nicht als Führer des Volkes vorwärts kommen, ohne die ganze Nation ins Verderben zu bringen. Nur jemand, der von Kindheit an zu einem unabhängigen Herrscher erzogen ist, hat Verständnis für die Worte des politischen ABC. Ein Volk, das sich selbst, das heißt Emporkömmlingen aus seiner Mitte überlassen ist, stürzt sich selbst ins Verderben durch die Parteizersplitterung, die durch die Bewerbung um Macht und Ehren hervorgerufen werden. Und alle Unordnung rührt daher. Können Volksmassen ruhig und ohne kleinliche Eifersucht Urteile finden, in Landesangelegenheiten verhandeln, die nicht von persönlichen Interessen getrennt werden können? Können sie sich gegen einen äußeren Feind selbst verteidigen? Das ist undenkbar, denn ein Plan, der in so viele Teile als Köpfe im Pöbel sind, zerspalten ist, verliert jede Einheitlichkeit und wird dadurch unverständlich und unausführbar. Nur durch einen Zwingherrn können Pläne großzügig und vollständig durchgeführt werden, so wie man das Ganze passend auf die einzelnen Teile der Staatsmaschinerie verteilt. Hieraus ist der Schluss unvermeidlich, dass für ein Land die Regierung die beste ist, die von einer zuständigen Person zusammengefasst wird. Ohne unbeschränkte Zwingherrschaft kann keine Zivilisation bestehen, die ja nicht von den Massen, sondern von ihren Führern weitergeführt wird, wer die Person auch immer sein mag. Der Pöbel ist ein Rohling und entfaltet diese Rohheit bei jeder Gelegenheit. In dem Augenblick, da der Pöbel die Freiheit in seinen Händen hält, verwandelt er sie sofort in Anarchie, die an sich der höchste Grad Rohheit ist. Sehen wir diese alkoholisierten Tiere, berauscht von Getränken. Das Recht zu ihrem unmäßigen Gebrauch kommt mit der Freiheit. Wir und die Unseren gehen diesen Weg nicht. Die Völker der Goyim sind entnervt von alkoholischen Getränken. Ihre Jugend ist durch Klassizismus und frühe Unsittlichkeit verdorben, in die sie von unserem besonderen Agenten geführt worden ist. Von Lehrern, Dienern, Erzieherinnen in den Häusern des Reichtums. Von Angestellten unter anderem. Von unseren Frauen in den Vergnügungsstätten, die von den Goyim besucht werden. Zu den Letzteren rechne ich auch die sogenannten Gesellschaftsdamen, willige Nachfolgerinnen der anderen in Verdorbenheit und Luxus. Unsere Losung ist Gewalt und Täuschung. Nur die Gewalt siegt in politischen Angelegenheiten. Besonders wenn sie in den für Staatsmänner wichtigen Gaben verborgen ist. Gewalt muss der Grundsatz sein für Schlauheit und Täuschung. Die Richtschnur für Regierungen, die ihre Kronen nicht vor die Füße einer neuen Macht legen wollen. Es ist zwar ein Übel, aber doch nur ein Mittel, um den Zweck, das Gute, zu erreichen. Darum dürfen wir mit Bestechung, Betrug und Verräterei nicht aufhören, wenn diese Dinge zur Erreichung unseres Zieles dienen sollen. In der Politik muss man die Schwächen der anderen ohne Zaudern zu benutzen wissen, denn durch sie sichern wir uns Unterwerfung und Oberherrschaft. Unser Staat, der den Weg der friedlichen Eroberung geht, hat das Recht, die Gräuel des Krieges durch weniger auffallende und befriedigendere Todesurteile zu ersetzen, die notwendig sind, um die Schreckensherrschaft zu erhalten, welche blinde Unterwerfung verlangt. Gerade unbarmherzige Strenge ist das größte Machtmittel im Staate. Nicht nur um des Erfolges willen, sondern auch im Namen der Pflicht. Um des Sieges willen müssen wir an dem Programm der Gewalt und der Täuschung festhalten. Daher werden wir nicht so sehr durch das Mittel selbst, als vielmehr durch den Grundsatz der Strenge obsiegen und alle Regierungen zur Unterwerfung unter unsere Oberregierung bringen. Es genügt für sie zu wissen, dass wir gegen allen Ungehorsam unbarmherzig sind. In früherer Zeit waren wir die Ersten, die in die unteren Volksmassen die Worte Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit hineinwerfen. Diese Worte sind seit jenen Tagen oft wiederholt worden von dummen Papageien, die von allen Seiten auf diesen Köder herzuflogen. Mit ihm trugen sie das Wohlsein der Welt, echte Gerechtsame der Einzelnen, hinweg, die früher so gut gegen den Druck des Pöbels geschützt waren, die sich für weise haltenden Männer der Goyim, die Intellektuellen, konnten in ihrer Weltfremdheit nichts aus diesen Worten machen. Sie merkten den Widerspruch zwischen ihrer Bedeutung und ihrer Nebeneinanderstellung nicht. Sie sahen nicht, dass in der Natur keine Gleichheit ist, keine Freiheit sein kann, dass die Natur selbst die Ungleichheit der Geister, der Charaktere und Fähigkeiten bestimmt hat. Gerade so unwandelbar, wie sie die Unterordnung unter ihre Gesetze bestimmte. Sie bedachten nicht, dass der Pöbel blind ist, dass Emporkömmlinge, die er erwählte, um die Regierung auszuüben, in Bezug auf die Politik genauso blind sind wie der Pöbel selbst, dass der Eingeweihte, auch wenn er ein Narr ist, doch regieren kann, während der Nicht-Eingeweihte, selbst wenn er ein Genie wäre, nichts von der Politik versteht. Alle diese Dinge ziehen die Goyim nicht in Betracht. Und doch verdankt diesen Dingen die dynastische Regierung ihre Stetigkeit. Der Vater hinterließ dem Sohne die Kenntnis der politischen Angelegenheiten derart, dass niemand außer den Gliedern des Herrscherhauses sie wissen und den Untertanen verraten konnte. Im Laufe der Zeit ging der Sinn für die dynastische Übertragung der wahren Lage der politischen Dinge verloren. Und dies kam dem Erfolg unserer Sache zugute. Überall auf der Welt kamen die Worte Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit aus unseren Reihen, dank unserer Agenten, ganzen Legionen, die unser Banner mit Begeisterung trugen. Und zu allen Zeiten waren diese Worte Bohrwürmer, damit beschäftigt, sich in das Wohlbefinden der Goyim zu bohren, überall den Frieden, die Ruhe, die Einigkeit zu zerfressen und alle Grundlagen der nichtjüdischen Staaten zu zerstören. Wie Sie später sehen werden, half uns das zu unserem Erfolge. Es gab uns die Möglichkeit, neben anderem den Haupttrumpf in unsere Hände zu spielen, die Vernichtung der Vorrechte oder mit anderen Worten der eigentlichen Existenz des Adels der Goyim, jener Klasse, welche der einzige Schutz war, den Völker und Länder gegen uns besaßen. Auf den Trümmern des natürlichen und Geschlechtsadels der Goyim haben wir die Aristokratie unserer gebildeten Klassen errichtet, geleitet von der Aristokratie des Geldes. Die Eignung für diese Aristokratie haben wir auf den Reichtum, der von uns abhängig ist, und auf Kenntnisse, deren Richtung unsere gelehrten Ältesten bestimmen, gegründet. Unser Erfolg ist dadurch erleichtert worden, dass wir in unserem Verkehr mit den Menschen, derer wir bedurften, immer auf die empfindlichsten Seiten der menschlichen Natur eingewirkt haben, auf die Geldgier, die Leidenschaft, die Unersättlichkeit nach menschlichen Gütern. Jede dieser menschlichen Schwächen für sich allein genügt, um die Tatkraft zu lähmen, denn sie führt über den Willen des Menschen zu seinem Charakter, der das Rückgrat für seine Tätigkeiten ist. Der Begriff der Freiheit hat uns in den Stand gesetzt, dem Pöbel aller Länder einzureden, dass seine Regierung nichts als der Diener des Volkes ist, welches der Eigentümer des Landes sei, und dass die Diener gewechselt werden können wie ein abgetragener Handschuh. Diese Möglichkeit des Wechsels der Volksvertreter gibt sie in unsere Hand und uns die Macht, über sie zu bestimmen.